Wein, Weib und Gesang. Die Rheinfahrt. Hier sehen Sie das Bild Wein, Weib und Gesang, die Rheinfahrt. Es ist eine Gemeinschaftsarbeit der beiden befreundeten Maler Andreas Achenbach und Emanuel Leutze. Sie malten es 1854 als Preisbild für die Sieger des Düsseldorfer Sängerwettbewerbs von 1852. Das waren die Sänger des Neusser Gesangvereins, auf dem Bild porträtiert in altdeutschen Kostümen, wie sie in ausgelassener Stimmung in einer prächtigen Gondel den Rhein überqueren. In diesen Jahren um 1848 herum ist Leutze mit anderen Düsseldorfer Künstlern politisch-künstlerisch aktiv. Sie gründen die liberale Künstlervereinigung der Malkasten, die aktiv für einen nationalen und demokratischen Zusammenschluss aller deutschen Bundesländer eintritt. Leutze ist einer der Hauptinitiatoren des Vereins, der zum Mittelpunkt künstlerischen und geselligen Lebens wird, weit über Düsseldorf hinaus. Man veranstaltet Theateraufführungen, Fackelumzüge, Feierlichkeiten zu Ehren berühmter Maler und Dichter, Kostümfeste und so weiter, wohl immer mit einer politischen, nationaldemokratischen Note versehen. Die Rheinfahrt mit Wein, Weib und Gesang symbolisiert hier geradezu stellvertretend die Aktivitäten des Vereins Malkasten.